SWR 2 Tandem. Paul Browski ist ein gentrifizierungsgebeutelter Privatdetektiv aus Neukölln. Und er ist der Held des zweiteiligen Hörspiels von Christian Berner und Frank Schültke, das wir heute und am nächsten Dienstagabend senden. 2 Minuten und 40 Sekunden, nachdem unser Hörspiel begonnen hat, wird Browski eine mysteriöse Nachricht auf seinem Anrufbeantworter vorfinden. Sie ist der Auftakt für einen nicht minder mysteriösen Fall und wird ihn schließlich in eine ganz andere Zeitzone katapultieren. Nicht in die Zukunft, das hier ist ja kein Science-Fiction, sondern knapp 50 Jahre zurück in die Vergangenheit. In einer Republik, in der das Monster von Magdeburg sein Unwesen treibt. Aber zunächst geht es sogar noch einige Jahrhunderte weiter zurück, direkt in den Schundroman, den Browski gerade liest. Die schwarze Kutsche jagte krachend durch den dunklen Eichenwald. Wenn nur der verfluchte Nebel nicht wäre, bemerkte Van Raven besorgt. Gebe Gott, dass wir Schloss Bronkenfels noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen, entgegnete Baxter. Ich möchte nicht herausfinden, ob diese abergläubischen Schwätzer aus dem Dorf Krug am Ende recht behalten. Hermann Van Raven warf seinem Freund den Baxter einen vielsagenden Blick zu. Wie kann der Kutscher überhaupt noch sehen, wohin er die Rosse lenkt? Ja, schön, dass Sie danach fragen, Frau Marotzke. Wir haben tatsächlich jetzt auch die Furunkelcreme in Ingwerapfel. Das sind doch gute Nachrichten, Frau Marotzke. Ach, wie hat Ihnen denn eigentlich unser Flachwarzenbalsam gefallen? Nicht wahr? Van Raven beugte sich aus dem Fenster und blickte nach oben. Hey, Kutscher! Und das Beste ist, wir bieten den Geschwürpencil jetzt in 5 neuen Skintones an. Matrosa, Ultra Beige, Puterrot und Pommes Schranke. Die Nackenhaare sträubten sich ihm, als sein Blick auf den Kutschbock fiel. Der Sitz war leer. Nur die Stockpeitsche sauste wie von unsichtbarer Hand geführt über die Rücken der Kaltblüter hinweg. Na, dann verbleiben wir doch so, Frau Marotzke. Ich leg Ihnen noch das Krater-Ointment in Zimt-Orange mit bei, ja? Okay, bleiben Sie schön, Frau Marotzke. Auf Wiederhören. Sag mal, Paula, was ist hier eigentlich los? Die blanken Skelette von 4 Rossen zogen die Kutsche in rasendem Galopp durch den Nebel. Ich meine, hallo? Ich schaffe hier die Kohle ran und du liegst den ganzen Tag auf dem Sofa und lässt dir von diesem Schund den Keks cremig rühren. Wir sind verloren, rief Dan Baxter entsetzt, als die Geisterkutsche über den Abhang schoss und Sekunden später in einen See aus Blut stürzte und gurgelnd versank. Alter! Hallo, Erde an Browski. Was? Guten Tag. Kannst du mal Arbeit vortäuschen? Paul Browski, private Ermittler. Ach, Mäuse können wir Zeug machen. Das Gewerbe ist in der Krise. Hier, zieht dir rein. Nachricht hinterlassen. Guten Tag, Herr Browski. Sie wurden mir als Spezialist für entlaufene Haustiere empfohlen. Ich kann es nicht mehr hören. Ach, bitte kommen Sie schnell. Sonnenallee 70. Sie muss hier irgendwo sein. Der ganze Pansen ist weg. Ich bin mir sicher, dass ich die Käfigtür abgeschlossen habe. Herr Browski, Sie müssen sofort herkommen. Hier ist alles voller Kakerlaken. Wieso habe ich nicht vernünftig gelernt? Hallo, Herr Browski. Hier spricht Samantha Schnürhahn. Hausmeister zum Beispiel. Ich bin auf der Suche nach einem Mitglied der Familie Caviar Porcellus. Oder Bademeister. Aber Vorsicht, sein niedliches Äußeres ist tückische Tarnung. Oder Bürgermeister. Er wird schon bald durch die 7. Pforte reiten. Sie müssen ihn finden. Geld spielt keine Rolle. Was für eine Pfote? Geld spielt keine Rolle. Geh in dein Büro, Paul, du störst. Es war ein trüber Novembertag und ich latschte die Karl-Marx runter. Der Geruch von Hundekacke und Auspuffjase stieg mir in die Nase. Mutter Neukölln. Aber irgendwas stimmte nicht. Schwer zu sagen, wann es angefallen hatte. Eines Morgens beißt du in deine Curry und dann ist kein Fleisch mehr drin. Hier an der Ecke zum Beispiel war früher Edes Brutzelbude. Und jetzt Tofu or not Tofu, vegane Würstchen. Und da drüben, wo Hilles Narkosestübchen war, hippe Schrippe, die kornsequente Brotike, das schmerzt. Oder Uschis Telebingo, über Nacht verschwunden. Und nicht zu vergessen, Event Design, das ist die Firma, die in mein altes Büro eingezogen ist. Die zahlen jetzt das Dreifache. Aber nicht mit Onkel Browski, könnt ihr vergessen. Meine Zentrale liegt jetzt voll verkehrsgünstig. Für einen Wohnwagen ist das ja hier relativ niedrig. Gut, und was kann ich jetzt für Sie tun? Wie bitte? Ich meine, weswegen sind Sie hier? Also die Sache ist die... Meine Klientin sah aus wie aus dem Grufti-Katalog. Schwarze Stiefel, schwarzes Korsett, Rüschen, Tattoos. Und haben Sie eine Beschreibung des Vermissten? Er kann jedwede Gestalt annehmen. Hm. Ich schätze, das erschwert die Suche. Ich habe hier eine Zeichnung. Sieht aus wie ein Meerschwein mit Pudelmütze. Das ist nur eine seiner mannigfachen Inkarnationen. Ach so. Auf diesem Kupferstich sehen Sie ihn als Ameisenbär. Tatsache. Dieser Klapp-Altar zeigt ihn als Kürbis. Eindeutig. Genügt Ihnen dieser Vorschuss fürs Erste? Meine Auftraggeberin hatte nonchalant 5 Riesen hingeblättert. Ich würde den Schrank jetzt gern verlassen, Herr Browski. Und ich dachte, Sie stehen auf dunkle Orte. Mir war nicht ganz klar, was die Braut eigentlich von mir wollte. Anscheinend sollte ich so einen Faschingsmutanten suchen, der ab und zu als Nager rumläuft. Ich musste erstmal die Strategie entwickeln, damit ich im richtigen Moment zuschlagen konnte. Eiskalt, wie ein schönes Blondet bei Andi. Ey, du Student, schieb mal deine Rikscha weg, du Fohljunge! Tag, Andi, alte Kragenechse. Wie läuft's denn? Ah, Browski, ich hab ein neues Konzept für einen Bierbaum. Ach du Scheiße. Alter, du musst mit der Zeit gehen. Hm. Ich hab auch schon einen neuen Namen. Andi, muss das sein? Bierbaum 2.0. Ach so. Mit schönem Softmetal. Bon Jovi, Scorpions und so. Für die Ladies, verstehst du? Aber ohne Kiss oder was? Pass auf. Ich hab den Captain Fantastic repariert. Oh, Keule, das lass ich mir nicht zweimal sagen. Alter, das flutscht ja wie eine Gummischrippe. T-Balls in play. Ja, hier fällt dir das alte Schraube. 3 balls in play. 4 balls in play. Ich till dir die Lampen aus dem Gehäuse. 8 balls in play. Ich lass dir die Spulen durch den Boden. 66 balls in play. Hier Netzleitstelle Mitte. Stromausfall in der Rollbergstraße. Explosion in der Trafostation Nordneukölln. Feuerwehr ist unterwegs. Großbrand im HKW Moabit. Ich und Captain Fantastic, wir waren schon immer ein guter Team gewesen. Manchmal hatte ich so ja das Gefühl, ich bin selber Captain Fantastic. Das ist wie im Traum. Du biegst um die Ecke und auf einmal bist du ganz woanders. Menschenskind nochmal! Jetzt passen Sie doch auf! Hier fällt mir ja alles auf den Gehweg! Oh, sorry, Meister. Kick mal, Mama! Das sind doch Apelsinen! Ah, Mensch, das ist ja die reinste Bückware hier. Na, ich glaub, mein Klappfix klappert. Dutzendweise Südfrüchte! Wurst, schau, dass ich meinen Campingbeutel dabei habe. Das ist schon ein bisschen wie Weihnachten und 1. Mai auf einmal, wa? Tag der offenen Tür auf Bonnies Ranch, oder was? Der Konsum deckt den Gabentisch. Genossen, bleibt solidarisch. Entschuldigung, ich hab da mal eine Frage. Gibt es hier irgendwo eine korrekte Currybude? Naja, fahren Sie doch zu Dimitrov. Da gibt's eine tolle Kettwurstbude. Sagen Sie mal, wo haben Sie denn die schnieke Niethose organisiert? Ich wollte das erst nicht wahrhaben. Aber es sah so aus, es hörte sich so an und es roch auch so. Im Bierbaum hatte ich schon öfters den Verdacht gehabt, dass es Löcher in der Zeit gibt. Das Grauen kroch mir ins Gedärm. Ich war in einer Zone gelandet. Ja, können Sie nicht lesen? Sie werden platziert. Da drüben sind doch noch 2 Tische frei. Das sind Dekorationsmuster. Ah, ist klar. Hier ist die aktuelle Kamera mit Nachrichten. Laut Mitteilung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, des Staatsrates, des Ministerrates, des Präsidiums der Volkskammer und des Präsidiums des Nationalrats der Deutschen Demokratischen Republik befindet sich das Monstrum von Magdeburg, kurz MOVOMA, im Anmarsch auf die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Das vor 3 Tagen erstmals in Erscheinung getretene Ungeheuer ist ein sogenannter Gemengefresser und hat in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts bereits sämtliche Fahrzeugkarosserien und Dachwellplatten verzehrt. Naja, wir waren gerade baden gewesen, da hörten wir ein Mordsgetöse aus der Siedlung da hinten, ja? Und sehen, wie da ein Wahnsinns-Ungetüm auftaucht. Das sah aus, wie soll ich sagen, wie ein lähmender Schrotthaufen, so mit Eisenstangen und mit Motorhauben dran. Und der wurde immer größer und größer und ich denke, mein Trecker humpelt. Dann saugt das Unding wie ein Riesenstaubsauger, ja? Saugt das die Dächer von den Datschen runter. Alles wirbelt durch die Luft und dann aus den Gärten die gehamsterten Baustoffe. Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat der Nationalen Volksarmee den Befehl erteilt, die von den Feinden des Sozialismus hinterhältig ins Werk gesetzte Kreatur mit 2 Divisionen von T-55-Panzern zu bekämpfen. Um 14 Uhr ist Küchenschluss. Was wollen Sie denn? Einmal Curry Pommes. Wir haben hier nur Kochklopse mit Weißkraut. Alter, ich gehe erstmal ein Torpedo abfeuern. Hier IM Gourmet. Melde verdächtiges Objekt in der Wohngebietsgaststätte Spreeperle. Möglicherweise ein Diversant, der Unterwasserwaffen zum Einsatz bringen will. Blutüberströmt stürzten Baxter und Van Raven auf die Lichtung zu. Die nackten Kronen toter Bäume ragten aus wabernden Schwaden empor. Wie Skelettfinger schienen sie auf die Umrisse von Schloss Bronkenfels zu deuten, das schweigend gegen den fahlen Mond ragte. Beeilung, Baxter! Ich spüre den fauligen Atem dieser Bestien schon in meinem Nacken! Mit glühenden Augen stob das Rudel der Wehrwölfe durch das Unterholz. Der Geschichte. Hey, Momentchen mal, hier ist besetzt! Psst! Kein Wort! Sie sind mir auf den Fersen! Die Schweine. Und wer? Die linke und die rechte Hand des Teufels! Ah, den kenne ich. Das ist ja mit Bud Spencer und. Die wollen mich wieder ins Lager stecken. Die Kleine war aus irgendeinem so Ferienclub abgehauen, wo die Security wohl ein schweres Ding zu laufen hatte. Sie haben irgendwas mit uns vor. Da laufen schräge Sachen. Wolle ist schon seit Tagen verschwunden. Oh, ich höre die Schwester. Vielleicht sollten wir noch mehr Pilze einfahren. Wenn ich einen Hammer hätte. Nee, aber warte mal. Wenn ich eine Säge hätte, nee. Wie wär's mit einem Schraubenzieher? Ich weiß nicht. Ich find das ganz schön unheimlich. Ja, ist echt spooky. Diese Flammen, die da aus deinem Rüssel kommen. René, würdest du dich bitte vom Zaun fernhalten? Heiko, der Abfalleimer ist keine Wasserpfeife. Die Kleine hatte meinen Beschützerinstinkt geweckt. Und die Hupen waren auch nicht von Pappe gewesen. Steckt denn dieses Luder? Ich reiß der Hippie-Tante den Arsch bis zur Nickelbrille auf. Jetzt mal ganz ruhig, Horst. Du weißt, der Befugte will sie unversehrt. Das ist mich, Mann. Petra, Mäuschen, mach uns keine Schande. Wenn du hier bist, dann sei brav und komm raus. Hm? Es würde nichts geschehen. Verdammt, ich muss irgendwas kaputt machen. Jetzt lass das Waschbecken in Ruhe, Horst. Petra, bist du da drin? Petra? Nee, hier ist Pamela Anderson. Ich hab dir doch gesagt, auf dem Herrenklo ist sie nicht. Oh, so eine Scheiße. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das alles ankotzt. Ich schlage vor, wir wechseln unauffällig das Ambiente. Aber wie? Methode Borowski. Der hellgraue Wartburg von die zwei Schergen stand zufälligerweise direkt unterm Klofenster. Mist, jetzt macht mich so wütend. Hier, Jemse. Deine Scheiße. Wir haben 2 Siebener in der Dimitrovstraße. Brauchen sofort Verstärkung. Horst, lass den Hydranten in Ruhe. Hey, ich hasse Lenkradschaltung. Das ist eine Haarschaltung, aber der dritte liegt vor dem ersten. Oh, danke für den Hinweis, Petra. Paul Browski heiße ich übrigens. Meine Freunde nennen mich Foxy. Na gut. Foxy, dann wollen wir diesen Brüdern mal den roten Bereich zeigen. Scheiße, eine Straßensperre. Gib Gas, sie sind hinter uns. Wo jetzt denn hier nach Westen? Da links. Links. Sofort anhalten! Sie nähern sich der Demarkationslinie. Ist das nicht die Oberbaumbrücke? Halt, Grenzposten! Stehen bleiben, Oberbaum! kam der Fahrer des Fluchtfahrzeugs den Aufforderungen zum Anhalten nicht nach, woraufhin der PKW mit unverminderter Geschwindigkeit gegen den antifaschistischen Schutzwall prallte und dadurch zum sofortigen Stillstand kam. Die beiden Zielobjekte blieben hierbei unversehrt und verließen das Fluchtfahrzeug. Fahndungsobjekt Petra wurde umgehend von den diensthabenden Kontrollorganen festgenommen. Das unbekannte männliche Begleitobjekt entzog sich dem Zugriff durch Davonlaufen. Sofort eingeleiteter Informationsabgleich ermöglichte Aufnahme der Observation des UMB. Arbeitshypothese. UMB ist ein Diversant des Klassenfeinds. Jawohl, Genosse Oberst. Frisiersalon Schmoranz. Natürlich, ja. Wird erledigt. Treskoallee. Mein Plan war es eigentlich gewesen, erstmal unterzutauchen. Aber sie waren mir auf den Fersen. Der eine hatte eine Kamera im Benzinkanister und der andere hielt sich dauernd einen Gummibaum vor die Sicht. Ich musste dringend mein Aussehen verändern. Charmant für sie und ihn. Messer vorm Schnitt 50 Pfennig. Na, das geht doch. Mit der neuen Frisur war ich so gut wie unsichtbar. Ich hatte auch noch Koteletten zum Ankleben bei. Zu Hause nannte man mich nicht umsonst das Chamäleon. Kick mal, ihr Glatzen, Peter! Wetten, dass ich zuerst treffe? Ey, verdammte Jörn! Na, warte! Glatzen, Peter, sag Jüsisch! Glatzen, Peter, kriegt uns nicht! Martin, Robert, lass den Glatzkopf doch in Ruhe! Scheiß Zone, Alter. Ich muss definitiv die Platte putzen. Glatzen, Peter, putz die Platte, weil er keine Haare hatte! Sind hier Mokka-Fix, Jolt. Kaffee komplett, was bis ich. Der Zug nach Alexanderplatz verspätet sich um 10 Minuten. Mann! Außer Atem erklommen Baxter und Van Raven die stolze Freitreppe von Schloss Bronkenfels. Unser Klient scheint Wert auf eine prunkvolle Einrichtung zu legen, konstatierte Van Raven. Professor, sehen Sie nur! Baxter deutete auf einen langsam breiter werdenden Lichtstreifen am Ende eines dunklen Ganges. Wie in Trance strebten die beiden Freunde dem Saal hinter der sich öffnenden Türe entgegen. Auf einer Empore, im flackernden Kerzenlicht, erhob sich ein Thron aus menschlichen Knochen. In schwarzes Leder gehüllt, grub die Herrin von Schloss Bronkenfels ihre langen Fingernägel in die Augenhöhlen zweier Schädel, die ihr als Armlehnen dienten. Die Zeit schien sonderbar gedehnt, als die dämonische Frauengestalt sich zur Echse wandelte, hervorschnellte und den beiden Gefährten je die Köpfe abbiss. Ach du Scheiße. Blutfontänen ergossen sich auf den weißen Marmorfußboden. Die doppelköpfige Bestie erhob ihre Stimme. Schluss jetzt mit dem Schnickschnack. Hä? Hatten wir nicht vereinbart, dass Sie mich über den Stand Ihrer Ermittlungen auf dem Laufenden halten, Paul Borowski? Ich glaube, ich spinne. Was? Paul Borowski, private Ermittlung? Wie kann ich helfen? Sie wissen, wie... Es gibt nur ein kleines Problem. Ich bin im falschen Film gelandet. Ich weiß. Sie betreten das Jahre 66. Die Zahl des Tieres ist erreicht. The Number of the Beast, oder was? Sie kommen ihm näher. Ah. Die Linien von Raum und Zeit werden sich bald überkreuzen. Ist gut. Ich meine, die Linien können ja schon mal loslegen und ich kiek vorher noch mal kurz zu Hause vorbei. Das Schicksal lässt sich nicht betrügen, Browski. Es ist alles schon geschehen. Ich müsste auch noch meinen Melonenspender in eine Pfandleihe abholen. Bringen Sie mir etwas, das ihm gehört. Wenn die Gothic-Perle mit mir telefonieren konnte, dann konnte ich doch zum Beispiel auch Andi anrufen. Von wegen, ob das Nebenzimmer vom Bierbaum irgendwie die Tür in die Vergangenheit ist. Und ob er mich mal abholen kann. Dienstmerkmal nicht möglich. Oh, scheiß E-Minus. So. Eingabe akzeptiert. Aha. Transportsequenz wird eingeleitet. Hä? Wieso denn bitte? Bitte von der Schalteinheit zurücktreten. Okay, ich wollte eh gerade. Hey! Hey! Fünftes Untergeschoss. Infiltration, Sabotage, Zersetzung. Das Codewort bitte. Keine Ahnung. Zutritt autorisiert. Die ganze Anlage war so eine Mischung aus U-Bahn und Finanzamt. Überall Gänge, Türen, gekachelte Wände, Neonlicht. Du biegst um die Ecke und denkst, hier war ich doch gerade eben schon mal gewesen. Ich irrte stundenlang durch die Gänge. Und ständig waren zu Türen im Weg. Vorspringender Teil des Hundekopfes. Hey, Schnauze, Alter. Zutritt autorisiert. Auf den Glatzenpeter ist ja jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt. Naja, Glatzkopfgeld sozusagen. Glatzkopfgeld. 500 Mark, mein lieber Herr Ministerrat. Ja, das könnte ich gut gebrauchen. Ich habe am Wochenende meinen Wohnwagen zu Klump getreten. Du. Mensch, Horst. Scheiße. Warum denn das? Die Bremse wollte nicht losgehen und du weißt ja, wie ich bin, wenn ich rot sehe. Ne? Kubikwurzel aus 1728. Ey, auf die 12, du Schwacko. Zutritt autorisiert. Hier ist die aktuelle Kamera mit Nachrichten. Movuma, die monströse Marionette des Klassenfeindes, hat am Nachmittag Potsdam erreicht. Der Gemengefresser ernährt sich inzwischen vorwiegend von Stuckfassaden und Balkonen und hat nach dem Verzehr des Westflügels von Schloss Sanssouci eine Schneise der Zerstörung in die Altstadt geschlagen. Wie das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands erklärte, wird auf den Trümmern der frühkapitalistischen Altlasten umgehend mit der Errichtung moderner Arbeitersiedlungen in fortschrittlicher Plattenbauweise begonnen. Dame G1 schlägt Läufer G7. Das glaube ich nicht. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Hey, das kannst du haben, Mensch. Auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands warnte der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, vor der Gefahr geistig-kultureller Übergriffe aus dem Westen. Ist es denn so, dass wir jeden Dreck nur kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie Das jetzt hörte das mal an. Kurze Sendepause. Diese Stümper. Wie oft habe ich denen gesagt, dass das Phrasenmodul nach 10.000 Walterstunden ausgetauscht werden muss? Wenn das der Befugte wüsste. Also, wenn du mich fragst, der Befugte hat in letzter Zeit stark nachgelassen. Wie meinst du das, Horst? Gute Ideen reichen nicht, Günther. Man muss sich auch um die Umsetzung kümmern. Ja, schon, aber ich meine, als er Castro erfunden hat, das war doch... Ach was, die Kuba-Krise, die war am Ende genauso ein Rohrkrepierer. Aber die Filterzigarette, die war doch der Hit. Ach, es war damals. Und heute? Teflonpfannen. Da brauchst du Schmirgelpapier, um Krebs zu bekommen. Stimmt. Ich habe eigentlich auch nie das Zersetzungspotenzial von Instant-Kaffee begriffen. Oder Schmelzkäse. Tiefkühltruhen. Fertighäuser. Fußgängerzonen. Kunst im öffentlichen Raum. Was hast du gesagt? Oh. Na, Potzblitz. Entschuldigung. Der Glatzenpeter. Die zwei Superagenten. Jetzt bist du fällig, Kollege. Im Namen des Befugten. Sie sind verhaftet. Hier geblieben, du Spottfreund! Ich fand mich in einem ziemlich ungewohnten Raum wieder. An die Wände waren Tapeten mit Augen drauf. Und von der Decke hingen Fusseln runter, die so 3D-mäßig am Rumwuseln waren. In der Mitte stand eine riesige Lavalampe mit Schläuchen dran. Und da drin war eine Gurke, die einen Bauchtanz machte. Ich selber war an der Metallplatte geschnallt. Fehlte bloß noch der Laserstrahl, der mir die Nüsse rösten wollte. Prowski, bist du das? Foxy. Oh Mann, diese Schweine. Was haben sie mit deinen schönen Haaren gemacht? Na, das ist eine längere Geschichte. Ich hatte gehofft, du wärst ihnen entkommen. Ich auch. Wo sind wir denn hier eigentlich? Wir sind im Zentrum des Bösen. Aha, verstehe. Der Hobbykeller von Dr. Mabuse. Das Herz der Finsternis. Das Wohnmobil von Darth Vader. Wir müssen hier schnellstens abhauen. Der Plan ist spitze. Das Biest kann jeden Moment... Oh, weh uns. Es ist zu spät. Meine Damen und Herren, der Befugte. Lass dich nicht von seinem Aussehen täuschen. Ich kniff die Augen zusammen. Aus dem Boden fuhr eine silberne Säule. Und obendruf saß ein Meerschweinchen mit Pudelmütze, das auf einer Heimorgel spielte. Déjà vu, dachte ich. Und dann fiel mir das Phantombild von meiner Auftraggeberin ein. Ich hatte meine Zielperson gefunden. Paul Browski und die Monotonie des Je, Je, Je, Teil 1. Von Christian Berner und Frank Schülzke mit Stefan Kaminski in allen Rollen. Regie und Produktion, die Autoren für den SWR 2014. Redaktion Katrin Zipse. Den zweiten Teil senden wir am nächsten Dienstag um die gleiche Zeit.